Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Tongilus hielt die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Bakun-Regierung am 28. November in Seoul eine Pressekonferenz ab und erklärte den 30. November als Tag des ersten Generalstreiks und Ungehorsams der Bürger. Auf der Pressekonferenz wurde die Erklärung vom Tag des ersten Generalstreiks und Ungehorsams der Bürger verlesen. An demselben Tag veröffentlichte die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Bakun-Regierung den Appell zum Tag des ersten Generalstreiks und Ungehorsams der Bürger.